بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Liebe Geschwister, also wie wir angekündigt haben, nachdem wir jetzt erfahren haben, wie man Zakat bezahlt für die Vierfüßler und wie man Zakat zahlt für die Ernteerträge und wie man Zakat zahlt für Gold und Silber und wie man Zakat zahlt für Ware im Besitz, ist eine andere Form der Ware oder eine andere Form des Besitzes, sind Aktien in der heutigen Zeit. Und Aktien sind Wertpapiere und verbriefen den Anteil an einer Gesellschaft. Und wie wir wissen, steigt eine Aktie und sinkt an Wert, je nachdem, ob die Aktiengesellschaft Profit oder Verlust gemacht hat. Und man darf Aktien kaufen und verkaufen, solange die Firma nicht mit Verbotenem handelt. Manche Leute, sie kaufen und verkaufen Aktien, dann behandelt man sie einfach wie Ware. Weil die haben einen Wert und sie kaufen, verkaufen es. Und man behandelt es wie Ware, und entscheidend, haben wir gesagt, bei der Ware ist der Verkaufspreis am Zakat-Tag. Der Verkaufspreis oder Verkaufswert am Zakat-Zahltag. Und man betrachtet den Wert dieser Aktien einfach. Man betrachtet einfach den Wert dieser Aktien. Andere wiederum besitzen Aktien, um Gewinnanteile zu erhalten, sogenannte Rendite. Okay? Andere wiederum besitzen Aktien, die geben einem einen bestimmten Anteil an Gewinn von der Firma, wo man Aktien besitzt. Das ist eine andere Form der Aktien. Manche Ulama, Allah ist barmherzigkeit auf ihn allen, sehen das auch als Ware, wofür man Zakat wie gewohnt zahlen muss. Die andere Ansicht ist allerdings, dass man unterscheiden muss, um was für eine Art von Aktien es sich handelt. Und zwar, wenn man Aktien besitzt, also Rendite. Und es gibt vier Arten von Firmen. Die erste Firma ist eine Firma, die produziert und nicht Handel treibt. Eine Firma, die produziert und nicht Handel treibt im Sinne von Kaufen und Verkaufen. Beispiel dafür sind Malereien, Hotelketten, Transportfirmen und solche Sachen. Sie produzieren oder leisten etwas, ohne etwas zu verkaufen oder kaufen. Ja. Also Ware. Sie handeln eigentlich nicht direkt mit Ware, sondern sie produzieren etwas. Hierfür muss man kein Zakat zahlen. Wenn man Aktien besitzt von solchen Firmen, braucht man kein Zakat zu bezahlen. Denn der Wert der Aktien steckt in den Geräten, in den Möbeln, in den Gebäuden und so weiter und so fort. Und man muss nur Zakat für den Gewinn zahlen, gemäß den bekannten Voraussetzungen. Man muss nur Zakat zahlen für den Gewinn und nicht für eben den Wert der Aktien, der für diese Gerätschaften oder Gebäude oder Möbel steht. Zweitens gibt es Firmen, die nur Handel treiben, also Kauf und Verkauf. Das sind zweite Firmen. Die dritten Firmen, das ist eine Firma, die sowohl produziert als auch handelt. Also die zweite ist eine Firma, die nur handelt, also Kauf und Verkauf. Und eine dritte ist eine Firma, die wie die erste produziert und wie die zweite handelt. Was diejenige Firma angeht, die kauft und verkauft, so handelt es sich um Firmen, die also kaufen und verkaufen, allerdings nicht am Produkt etwas verändern, wie zum Beispiel Import- und Exportfirmen. Okay, wie Import- und Exportfirmen. Was die Firma angeht, die sowohl produziert als auch handelt, wie Firmen, die zum Beispiel Rohstoffe kaufen und verarbeiten und danach weiterverkaufen, oder Ölraffinerien, also zum Beispiel Ölraffinerien, Webereien, Firmen für Eisen und Stahl, die kaufen diese Rohstoffe und verarbeiten sie und dann verkaufen sie weiter, oder Chemieindustrie und ähnliches. So muss man bei diesen beiden Arten von Firmen, sowohl die Firma, die nur produziert, als auch die Firma, die kauft und verkauft und produziert, Zakat bezahlen. Nachdem man abgezogen hat, was der Wert für alle Dinge ist, für die man keinen Zakat zahlen muss. Wie Geräte, Gebäude und so weiter und so fort. Denn wir haben gesagt, wenn man zum Beispiel eine Weberei besitzt, dann braucht man für den Webstuhl keine Zakat bezahlen, sondern nur für den Gewinn, den man einbringt. Der muss einfach nur, für den muss man nur Zakat bezahlen. Und man kann eben bei der Firma erfragen, wie viel der Wert der Gegenstände ist, die sie besitzen. Und das muss man erfragen, wenn man genau wissen will, wie viel Anteil an Zakat man zahlen muss, tatsächlich. Denn es läuft ja darauf hinaus, dass wenn ich ein Wertpapier habe, meinetwegen kostet 2000 Euro oder so, dass ich ja nicht für die gesamten 2000 mein Zakat bezahlen muss. Und wenn du genau wissen willst, für welchen Teil du Zakat zahlen musst, dann musst du auf jeden Fall nachfragen, damit du nicht zu wenig gibst. Wenn du natürlich für alles Zakat bezahlst, dann hast du mehr bezahlt, als du mal zahlen musst. Aber wenn die Fuqaha darüber reden, dann müssen sie ja dir genau sagen, was deine Pflicht ist. Und nicht einfach, na. Viertens sind Firmen, die in der Landwirtschaft tätig sind. Hier gelten die Regeln für den Zakat für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, dass wir die Regelungen über die Aktien erst am Ende erwähnen werden, nachdem wir diese verschiedenen Arten von Zakat erwähnt haben. Also nochmal, Firmen, die in der Landwirtschaft tätig sind, für sie gelten die Regeln für die Zakat für landwirtschaftliche Erzeugnisse, die wir ausführlich besprochen haben. Man betrachtet, welchen Anteil an Erzeugnissen die Aktien, die man besitzt, abdecken. Und dafür muss man dann Zakat bezahlen. Man betrachtet, welchen Anteil an Erzeugnissen die Aktien, die man besitzt, abdecken und zahlt dann dafür Zakat. Und nicht zu vergessen, ist, dass solche Firmen immer auch Bargeld besitzen. Die meisten Aktiengesellschaften oder alle besitzen auch Bargeld. Und Zakat muss hierfür für jeden Fall, für alle Fälle bezahlt werden. Zakat muss man auf jeden Fall für Bargeld auch zusätzlich noch zahlen. Also auch eine Firma, die mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen handelt oder sie landwirtschaftliche Erzeugnisse erzeugt, wenn man das so sagen kann, die hat auch Bargeld. Also nicht, dass man nur auf die Idee kommt, die Erzeugnisse, nur für die Erzeugnisse Zakat zu bezahlen. Und ja, auch das Geld, was sie besitzen, für ihr Konto oder wo auch immer, dafür muss man auch Zakat bezahlen. Und wenn eine Firma für einen Aktionär Zakat bezahlt, mit der Erlaubnis des Besitzers der Aktien, dann ist es problemlos und erlaubt. Aber es muss mit der Erlaubnis des Aktionärs geschehen. Denn eine Ibadah ohne Niyya ist keine Ibadah. Angenommen, die Firma würde automatisch den Zakat bezahlen und sagt dir von vornherein, wir geben dir erst deinen Gewinnanteil, nachdem wir Zakat abgezogen haben. Könnte in einem islamischen Land ja sein, ja, dass sie das machen. Aber das ist dann für dich erst ein gültiger Zakat, ein gültiger Ibadah, wenn du auch die Absicht dazu hattest und damit einverstanden warst, dass sie für dir Zakat geben. Dann ist es ein Gottesdienst. Und bei jedem Gottesdienst ist die Niyya Voraussetzung. Eine aufrichtige Niyya-Voraussetzung. Und Zakat müssen die Aktionäre bezahlen und nicht die Aktiengesellschaften. Denn wer ist angesprochen? Im Islam sind Personen angesprochen, Muslime angesprochen. Jemand, der reif ist, jemand, der Muslim ist, jemand, der erwachsen ist, also reif ist, ja, und jemand, der gesund ist, also beim Besitz seiner geistigen Kräfte ist. Das sind die Personen, die angesprochen werden. Und eine Firma ist kein Mensch, sondern eine Firma ist eine Firma. Eine Aktiengesellschaft ist eine Aktiengesellschaft. Und sie wird nicht angesprochen, sondern Menschen werden angesprochen. Insofern sind die Aktionäre an sich angesprochen. Sie sind verpflichtet, Zakat zu bezahlen. Und sie können nicht sagen, dass die Firma eigentlich für sie Zakat zahlen muss oder ähnliches. Und noch ein Zusatz. Vorhin habe ich ja gesagt, dass manche Gelehrte gesagt haben, dass bei Renditen wird es wie Ware behandelt. Und andere haben gesagt, es wird unterschieden, je nach diesen vier Kategorien von Firmen. Und das ist die richtige Ansicht, ja, dass es eben unterschieden wird nach den verschiedenen Kategorien von Firmen. Denn wie gesagt, Aktien widerspiegeln ja einen Anteil an der Firma, einen Wertanteil an der Firma. Und das Jahr für die Aktien beginnt nicht mit dem Kauf, sondern wird mit dem eigenen Vermögen hinzugefügt. Das ist klar. Woraus man den Zakat bezahlt hat, denn es ist ja daraus entstanden. Also, wenn ich zum Beispiel Geld besitze, 100.000 Euro, und zahle davon oder gebe davon für 50.000 Euro für Aktien aus, dann gilt das Jahr für die Aktien, beginnt nicht, sobald ich meine Aktien gekauft habe, sondern das Jahr für die Aktien hat schon begonnen, seitdem ich im Besitz dieser 100.000 war, wenn ich sie zum Beispiel geerbt habe, ab dem ersten Tag, wo ich sie geerbt habe. Also die Aktien haben kein eigenständiges Mondjahr, sondern es wird hinzugefügt zu dem ursprünglichen Geld, wo es entstanden ist. Das haben wir ausführlich erwähnt in Bezug auf die Tiere und auch in Bezug auf die Ware. Das haben wir ausdrücklich erwähnt. Und alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Und Allahs Segen heilt seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, bismillah. Dann kommen wir jetzt zum Kapitel über Zakatul Fitr. Zakatul Fitr. Das Wort Fitr kommt, manchen sagen, kommt vom Wort Iftar. Das heißt vom Frühstücken. Oder Fastenbrechen in dem Sinne. Und, aber eigentlich heißt es Frühstücken. Und manche sagen, es kommt von Al-Khilqah, Al-Fitra, von der natürlichen Veranlagung des Menschen. Aber die richtige ist, dass es von Zakat al-Fitr kommt, vom Iftar, von dem Fastenbrechen. Denn es wird ja, man beendet sein gesamtes Fasten am Tag von Eid. Und der Ramadan ist somit zu Ende. Und deswegen ist es wahrscheinlicher, dass das Wort vom Iftar herkommt und nicht von Al-Fitra. Zakatul Fitr wird gesagt, ist ähnlich wie Sajdatay As-Sahu. Ist ähnlich wie die beiden Niederwerfungen, Vergesslichkeitsniederwerfungen beim Gebet, am Ende des Gebetes oder nach dem Gebet. Denn was machen sie? Sie ersetzen oder füllen den Teil aus im Gebet, den man unterlassen hat. Denn wir haben ja erwähnt, wann man Sujud al-Sahu macht, die beiden Niederwerfungen, Vergesslichkeitsniederwerfung. Es kann sein, man macht sie aufgrund, dass man etwas zu wenig gemacht hat im Gebet, oder aufgrund einer Sache, dass man sie zu viel gemacht hat im Gebet, oder aufgrund von Zweifel kann es sein, dass man die Sajdatay al-Sahu macht, die beiden Niederwerfungen nach dem Gebet oder vor dem Taslim. Und ebenso sagt man, ist Zakat al-Fitr, füllt die Mängel aus, oder die Mängel aus, die man gehabt hat während dem Ramadan. Denn wer ist es, man begeht im Ramadan Dinge manchmal, die den Fastenden seine Belohnung verringern. Und man sagt, dass die Zakat al-Fitr diese Sachen ausgleicht. Na. Dann, der Beleg für Zakat al-Fitr ist aus dem Koran und aus der Sunnah und aus dem Ijma'. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, in Surat Al-A'la, Surah 87, Vers 14, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Wohlergehen wird es ja jemandem, der sich läutert. Und manche Salaf haben gesagt, dass gemeint mit dem Läutern hier, التزكي, Zaka heißt ja, das sich reinigen oder das vermehren, damit ist gemeint hier Zakat al-Fitr. Weil es heißt ja in diesem Vers, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Also wohlergehen wird es ja jemandem, der sich läutert. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّي فَصَلَّى. Und der den Namen seines Herrn gedenkt, oder dem Namen seines Herrn gedenkt, فَصَلَّى, und dann betet. Und manche haben gesagt, damit ist gemeint, du gibst Zakat al-Fitr und dann gehst du zum Salat al-Eid. Verrichtest dein Eid-Gebet. Okay. Und ebenso ist es erwähnt im Koran in der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, وَآتُ الزَّكَى, und verrichtet die Zakat. Und Zakat al-Fitr ist eine Form des Zakat, und somit ist sie auch darin beinhaltet. Und in As-Sahihain und anderswo steht geschrieben, فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ بُرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Also, der Gesandte Allahs ist überliefert über ihn, dass er gesagt hat, oder dass er, und فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, das heißt, der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم hat zur Pflicht gemacht, Zakat al-Fitr, das Zakat al-Fitr, صَاعًا مِنْ بُرٍ, ein صَاع aus Weizen, oder ein صَاع aus Gerste, in Bezug auf den, oder verpflichtend für den Sklaven und für den freien Menschen und für die Männer und für die Frauen und für die Kleinen und für die Großen von den Muslimen und den Muslimen. Und es gibt mehr als einen Gelehrten, der überliefert hat, dass es darüber Übereinkunft gibt unter den Gelehrten, dass es eine Pflicht ist. Und manche Gelehrten haben gesagt, dass es Mustahab ist, wie Imam Malik rahimahullah, aber die richtige Ansicht ist, dass es eine Pflicht ist, wie wir in diesem Hadith gerade eben gesehen haben, denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat ja gesagt, oder es ist überliefert, dass er gesagt hat, oder es ist überliefert, dass er zur Pflicht gemacht hat. Farada, Farada heißt, er hat zur Pflicht gemacht. Farada, Kataba, das ist alles das gleiche, oder Aujaba, all diese Worte, daraus zieht man die Schlussfolgerung, dass es eine Pflicht ist und nicht nur eine freiwillige Sache ist. Und die Weisheit, die dahinter steckt, ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns mitgeteilt, er sagt, Tuhratun lissa'im. Oder es, ja, es überliefert, dass es eine Reinigung für den Fastenden ist. Reinigung von seinem sinnlosen Gerede und von allen Mängeln, die er erlitten hat, während er Ramadan gefastet hat und es nicht auf die hundertprozentige Art und Weise gemacht hat, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und wie Allah subhanahu wa ta'ala es wollte. Und das ist eine Nahrung für die armen Menschen, das ist auch eine Weisheit. Und eine weitere Hikmah ist, dass es eine Danksagung ist an Allah subhanahu wa ta'ala, dass er einem diesen Monat vollendet hat und dass man diesen Monat zu Ende gefastet haben durfte. Und das ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wie wir wissen, jedes Jahr gibt es Muslime, die letztes Jahr mit uns noch gefastet haben, aber in dem jetzigen Jahr dann nicht mit uns gefastet haben. Insofern haben wir einen Vorzug gegenüber denjenigen, die schon gestorben sind. Und das ist eine Danksagung an Allah subhanahu wa ta'ala. Dann, Zakatul Fitr ist also Pflicht für jeden Muslim, wenn er dazu imstande ist. Zakatul Fitr ist Pflicht für jeden Muslim, wenn er dazu imstande ist. Sei er ein Mann oder eine Frau. Sei er klein oder groß. Sei er ein freier Mensch oder sei er ein Sklave. Das ist aufgrund des Hadiths von Ibn Umar, den wir gerade erwähnt haben. Radiallahu anhuma. Naam. Und genauso ist Zakat al-Fitr Pflicht, wie auch der andere Zakat, den wir erwähnt haben, der allgemeine Zakat, ist genauso Pflicht in Bezug auf denjenigen, der Schulden hat. Denn wir haben gesagt, die richtige Ansicht ist, auch wenn man Schulden hat, ist man vom Zakat nicht befreit, wenn man den Nisab hat und so weiter und so fort nach den bekannten Regelungen. Und ebenso in Bezug auf Zakat al-Fitr, wenn man Zakat hat, verlangt man von der Person, dass sie, also diese Person soll einfach ihre Schulden begleichen. Und wenn sie ihre Schulden beglichen hat und muss immer noch Zakat zahlen, dann zahlt sie Zakat. Und wenn nicht, dann braucht sie keinen Zakat mehr zahlen. Zakat al-Fitr und das andere Zakat auch. Und auf jeden Fall, man muss Zakat bezahlen, Zakat al-Fitr zahlen. Und Schulden sind kein Hinderungsgrund dafür. Allerdings, wenn man zum Beispiel wenig Geld hat und es würde reichen, um Zakat al-Fitr zu zahlen und es würde reichen, um die Schulden zu begleichen, aber nicht für beides, dann gibt es eine Übereinkunft unter den Gelehrten, dass die Rechte, wenn es um diese seitliche Angelegenheiten geht, dann gehen die Rechte der Diener vor den Rechten Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil die Beziehung mit Allah subhanahu wa ta'ala ist darauf aufgebaut, dass wenn man Allah subhanahu wa ta'ala seine Pflicht gegenüber nicht erledigen kann, dann sieht er davon ab. Weil Allah hat versprochen, dass er niemanden zur Rechenschaft zieht für eine Sache, die er nicht leisten kann. Die er sich nicht leisten kann, also auch nicht tun kann. Aber die Diener, sie sehen nicht von den Rechten ab. Im Allgemeinen, der Diener verlangt sein Recht, und wenn er zum Gericht gehen muss. Und so ist es erlaubt, dass man in so einem Fall, wenn es um eine freiwillige Sache geht oder auch um eine Sache wie Zakat al-Fitr, die eigentlich Pflicht ist, aber das Geben der Rechte der Menschen ist auch eine Pflicht, so geht es vor Zakat al-Fitr. Ja. Und unter Übereinkunft der Ulama. Und ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in dem Hadith, den wir von Ibn Umar gerade eben erwähnt haben, klar gemacht, wie viel die Menge ist, die Abgabemenge ist, die man abgeben muss für Zakat al-Fitr. Und zwar hat er gesagt, ein Sa'. Und ein Sa', haben wir gesagt, sind vier Amdad. Und ein Amdad ist der Plural von Mud. Mud ist eine Handvoll von einem Mann, der durchschnittlich groß ist. Durchschnittlich große Hände hat, das ist ein Mud. Oder Hafna. Und vier davon sind Ansar. Und das ist die Pflicht für Zakat al-Fitr. Und er hat auch uns klar gemacht, wie viel oder welche Art von Zakat al-Fitr man geben soll. Von welcher Art man es geben muss. Er hat gesagt, von Weizen, von Gerste. Und damit ist aber nicht gemeint, nur die Weizen oder nur die Gerste, sondern damit ist gemeint, die Nahrung, die die meisten Menschen in diesem Land zu sich nehmen. Die Nahrung, die die meisten Menschen zu sich nehmen. Auch wenn es zum Beispiel Datteln sind, oder Rosinen sind, oder auf Arabisch Aqt, das ist getrocknet, eine Art getrockneter Käse, ja. All diese Sachen sind erlaubt, wenn das zu den Sachen gehört, die die meisten Menschen zu sich nehmen an Nahrung. In Deutschland Kartoffeln, zum Beispiel. Oder Reis, ja, in anderen Ländern. Aber das ist alles erlaubt. Warum? Weil es geht darum, hauptsächlich, dass die armen Menschen ihre Nahrung bekommen. Okay. Und dass sie das bekommen, was die anderen Menschen auch haben. Das ist der Sinn, der dahinter steckt. Ja. Oder auch Mais oder ähnliches. All diese Sachen sind erlaubt, dass man sie gibt als Zakat und Fitr. Na. Und deswegen ist es eine Sache, das ist, gehört zu den Angelegenheiten, die abhängig sind vom Ort. Manche Leute sagen, die Fatwa hängt ab vom Ort, von der Zeit. Das stimmt teilweise. In Bezug auf Zakat al-Fitr zum Beispiel, ja. Hängt ab, wo man ist. Da gibt man Zakat entsprechend. Also Zakat al-Fitr meine ich jetzt. Dann soll man darauf achten. Und der Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt im Koran, وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. Das heißt, und sucht nicht zum Ausgeben das Schlechte davon aus. Und das ist im Surat al-Baqarah, Vers 267. Und deswegen darf man nicht die schlechten Sachen auswählen, um sie den armen Menschen zu geben. Und genauso umgekehrt auch. Man ist nicht verpflichtet, die besten Arten zu geben. Denn normalerweise, wenn man Datteln am Baum hat, gibt es sehr gute oder man hat verschiedene Bäume. Zum Beispiel von den 100 Bäumen, die man hat. Zwei davon geben bekannterweise besonders gute Datteln her. Und die anderen normal. Und ein Baum, der trägt meistens Datteln, die meinetwegen bitter sind oder was weiß ich. So, dann muss man weder von den bitteren darf man geben, noch muss man geben von den besten. Man darf von den besten geben. Und der Beleg dafür ist, der Hadith, den wir erwähnt haben, des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمُ أَمْوَالِهِمْ. Das heißt, und wehe dir vor den edlen ihrer Vermögen. Vor den edlen Arten ihrer Vermögen. Ebenso hat der genannte Allah sallallahu alaihi wasallam uns klar gemacht, wann man Zakat al-Fitr bezahlen muss. Zakat al-Fitr muss man vor dem Eid-Gebet bezahlen. Zakat al-Fitr muss man vor dem Eid-Gebet bezahlen. Und wann beginnt es? Es beginnt, sobald die Nacht vom Eid-Tag beginnt. Wann beginnt die Nacht vom Eid-Tag? Das ist, wenn die Sonne untergeht vom letzten Ramadan-Tag. Wenn die Sonne untergeht, das heißt entweder vom 29. Ramadan oder vom 30. Ramadan, wenn die Sonne untergeht, ab da beginnt die beste Zeit für das Hergeben von Zakat al-Fitr. Die beste Zeit. Ab da wird es Pflicht, sozusagen. Ja? Aber man darf schon vorher geben. Man darf schon vorher geben, und zwar vor dem Eid-Tag, ein oder zwei Tage darf man, weil das überliefert ist bei al-Bukhari, rahimahullah, dass einige Gefährten, radiallahu anhum, Zakat al-Fitr ein oder zwei Tage vor dem Eid-Tag gegeben haben. Und das gilt als Übereinkunft unter den Sahaba, weil wir niemanden kennen, der diesen Sahaba widersprochen hat und ihnen gesagt hätte, dass das nicht erlaubt sei. Dann, wenn man Zakat al-Fitr gibt, muss man, man darf, wenn man zum Beispiel einen Sa' geben muss, dann darf man es einer Person geben. Man darf es aber auch verteilen. Und man darf auch einer Person mehrere Asu' geben. Wenn sie zum Beispiel, Asu' ist der Plural von Sa', ja. Man darf einer Person auch mehrere Asu' geben, wenn sie es braucht. Es kann ja sein, du kennst eine arme Familie, wo er mehrere Kinder hat. Und der braucht einfach viele Asu'. Und meistens diese Sachen wie Gerste und ähnliches, die halten ja auch lange. Ja. Das heißt also, wenn es einen Grund gibt, darf man, wenn es nötig ist, darf man einem armen Menschen mehr als einen Sa' geben. Na. Am besten ist es natürlich, wenn man sein Zakat al-Fitr, oder man muss sein Zakat al-Fitr spätestens bis vor dem Gebet, vor dem Eid-Gebet gegeben haben. Wenn man es verpasst hat, gibt man es nach. Als Qada holt man es nach. Okay? Und zwar aufgrund des Hadithes von Ibn Abbas, radiallahu anhuma, er sagte, der Hadith ist bei Ibn Majah und Abu Dawud, und er ist Hassan, man addaha qabla as-salah, das heißt, wer es herausgegeben hat oder hergegeben hat vor dem Gebet, fahiya zakatun maqbula, dann ist es eine angenommene Zakat. Und man addaha ba'da as-salah, Und wer es erst hergibt nach dem Gebet, فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ, dann ist es eine normale Sadaqa. Und man ist natürlich, hat auch gesündigt, denn wir haben gesagt, dass es eine Pflicht ist, und wenn man eine Pflicht unterlässt, dann hat man eine Sünde begangen. Dann, Zakat al-Fitr gibt man her für sich selbst und für alle, für die man Unterhalt bezahlt. Und für die man sich kümmert, ja, für die man Unterhalt bezahlt, für die man verantwortlich ist, was das Geld angeht. Wie zum Beispiel die Ehefrauen oder irgendwelche nächsten Verwandte. Aufgrund der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, addu al-fitrata amman tamunun. Also das ist die Aussage, er sagt, wir sollen die Zakat al-Fitr hergeben für diejenigen, für die wir also verantwortlich sind oder für die wir Unterhalt bezahlen. Und Imam Abu Hanifa rahimallah war der Einzige, der gesagt hat, dass die Frau für sich selbst Zakat zahlen muss. Und der Hadith weist darauf hin, dass die Ansicht der Mehrheit Ulama richtiger ist, dass der Ehemann, er gibt für seine Frau her und die Ehefrau braucht nicht für sich selbst Zakat al-Fitr herzugeben. Wie ist es allerdings, wenn man als Mann zum Beispiel für mehrere Leute Zakat al-Fitr zahlen muss? Also für jede Person muss man einen Sa' ja bezahlen. Wenn ich eine Familie habe mit 5 Kindern, dann muss ich für mich, für meine Frau, ich muss 7 Asa' schon bezahlen. Ja? Wenn man zum Beispiel keinen Zakat zahlen kann, dann gibt es eine Reihenfolge, dann soll man anfangen mit sich selbst. Erstmal für sich selbst zahlen, dann wenn man sich noch leisten kann, dann für die Frau, dann für die Sklavin, dann die Eltern, erst die Mutter, dann der Vater, dann die Kinder und so weiter und so fort. Und dann die nächsten Verwandten. Und auch für diejenigen danach, die man Unterhalt sowieso zahlen muss. Na. Und wie ist es, wenn man Sklaven besitzt? Natürlich, die Sklaven zahlen auch Zakat. Aber was ist, wenn zum Beispiel 3 Leute einen Sklaven besitzen? Dann zahlt jeder einfach ein Drittel einer Sa'a. Und was ist, wenn man eine schwangere Frau, es ist mustahab, dass sie auch Zakat bezahlt für das Kind, sobald es schon 120 Tage alt ist, weil wir wissen, dass nach dem 4. Monat die Seele eingehaucht wird. Am Ende des 4. Monats wird die Seele eingehaucht, also am 120. Tag. Und das ist die auch, was Uthman radiallahu anhu gemacht hat. Und zwar, dass man Zakat gibt für das Embryo, wenn es schon 120 Tage alt ist. Na. Dann wenn jemand anderes für dich Zakat zahlen muss, und du zahlst dann Zakat für dich selbst, ohne Erlaubnis von dieser anderen Person, dann hast du schon deine Pflicht erledigt. Dann ist die Pflicht schon erledigt. Denn ursprünglich gesehen bist du direkt angesprochen. Aber wenn eine andere Person für dich zahlen muss, dann, und du machst es dann trotzdem selbst, freiwillig, dann ist die Pflicht in Bezug auf dich schon erledigt. Wenn also ein Mann für eine Frau Zakat zahlen muss, sie zahlt aber wenn allerdings jemand Zakat zahlen muss für eine andere Person und diese andere Person gibt Zakat für die Person, die es eigentlich bezahlen muss, für sich selbst, dann gilt das nicht. Also wenn eine Ehefrau für ihren Mann Zakat bezahlt, ohne seine Erlaubnis, dann gilt das nicht als Gottesdienst. Weil er ist angesprochen mit der Pflicht und er hat das nicht getan. Er ist angesprochen mit der Pflicht und hat das nicht getan. No. Na, und wenn man Zakat al-Fitr zahlen muss für sich selbst und für andere Personen, dann zahlt man Zakat al-Fitr auch in dem Land, wo man sich aufhält, auch für die andere Person zahlt man Zakat al-Fitr in dem Ort, wo man sich selbst aufhält. Und muss nicht Zakat dort zahlen, wo die andere Person sich aufhält. Okay. Wann wird Zakat al-Fitr Pflicht? Was ist der erste Zeitpunkt, wann Zakat al-Fitr Pflicht wird? Erstens, ja, bei Sonnenuntergang. Die erste Ansicht ist bei Sonnenuntergang des letzten Tages von Ramadan. Bei Sonnenuntergang des letzten Tages von Ramadan. Die zweite Ansicht ist am Fajr des Eid-Tages. Am Fajr des Eid-Tages. Und die dritte Ansicht ist bei Sonnenaufgang vom Eid-Tag. Und die erste Ansicht ist die stärkste. Denn Ibn Umar sagte in einem Hadith, er bezeichnete Sadaqat al-Fitr als Teil von Ramadan. Er sagte Sadaqat al-Fitr min Ramadan. Der Hadith ist bei Muslim, Tirmidhi, Nasa'i und Abu Dawud. Und das weist darauf hin, dass es ein Teil von Ramadan ist und deswegen gleich im Anschluss Pflicht wird. Also sobald die Sonne untergeht vom letzten Ramadan-Tag, wird Zakat al-Fitr Pflicht. Dann, also man fragt sich vielleicht, warum ist es wichtig zu wissen, wann der genaue Zeitpunkt für Zakat al-Fitr ist, wann er Pflicht wird. Das hängt zum Beispiel zusammen mit einer Person, die Muslim wird. Okay. Wenn ein Muslim, jemand Muslim wird, nach dem Sonnenuntergang erst, ja, und wie heißt das? Und man ist der Ansicht, dass Zakat al-Fitr erst Pflicht wird mit dem Fajr-Gebet vom Eid-Tag, ja, dann muss die Person Zakat zahlen. Okay. Wenn man der Ansicht war, dass Zakat al-Fitr Pflicht wird mit dem Sonnenuntergang des letzten Ramadan-Tags und man wird erst Muslim danach, dann ist man nicht mehr angesprochen. Okay, insofern spielt das eine große Rolle. Oder auch, wenn man einen Sklaven kauft, zu welchem Zeitpunkt kauft man ihn? Ja? Spielt es auch eine Rolle, ob es Pflicht wird oder nicht. Und die authentischen Hadithe weisen darauf hin, dass man bis zu zwei Tage vor dem Eid-Tag seinen Zakat zahlen darf, also zwei Tage vor dem Eid schon beginnen darf, damit seinen Zakat Fitr zu zahlen. Und Imam Abu Hanifa rahimahullah, er war der Ansicht, dass man am Anfang des Monats schon Zakat al-Fitr bezahlen darf. Und die richtige Ansicht wegen dem Hadith, den wir erwähnt haben, ist, dass man bis maximal 1 bis 2 Tage vor dem Zakat al-Fitr, vor dem Eid-Gebet bezahlen darf. Weiterer Beleg dafür ist, weil die Weisheit dahinter steckt, die Weisheit, die dahinter steckt, hinter Zakat al-Fitr, ist, dass die armen Menschen auch am Zakat-Tag, am Eid-Tag, Essen haben und zu trinken haben und sich freuen können mit den Muslimen. Gebe man es ihnen am Anfang des Monats, könnte es sein, dass ihre Nahrung schon aufgebraucht ist. Na. Und Zakat al-Fitr darf man nicht in Form von Geld geben. Darf man nicht in Form von Geld geben. Das ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama. Und das ist auch das, was überliefert ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. In dem Hadith offensichtlich hat er gesagt, ein Sa' von Weizen, von Gerste und so weiter. Und er hat nicht gesagt, dass man es als Geld hergeben darf. Und es gibt einen wunderschönen Grundsatz, den man sich merken kann. Und zwar, wenn heutzutage jemand etwas erlaubt, irgendeine Angelegenheit erlaubt. Zum Beispiel sagt Zakat al-Fitr darf man nicht nur heute, auch vor 1000 Jahren. Hauptsache nach der Zeitoffenbarung, das ist entscheidend. Ja? Wenn jemand irgendwie zum Beispiel erlaubt, man darf Zakat al-Fitr geben in Form von Geld, Bargeld. Und zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat es das auch gegeben, Bargeld und Essen und so weiter und so fort. Das heißt, man hätte auch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch Bargeld geben können. Die Sachen gab es damals schon. Dann weiß man, wenn sie es damals nicht getan haben, dass es nicht gesetzlich war, heutzutage auch nicht und damals auch nicht. Denn wenn jemand heutzutage sagt, Zakat al-Fitr darf man auch als Geld geben und das ist besser, weil es besser für die armen Menschen ist und so weiter und so fort, weil da können sie sich ja immer noch davon dann Essen kaufen, so argumentieren sie ja, dann sagen wir, wenn das die wahr wäre, dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam es schon gesagt damals. Denn damals gab es auch Gold und Silber zum Handeln. Und wenn das besser gewesen wäre für die Armen, dann hätten sie es schon damals gemacht. Okay? Insofern beweist das wieder, dass die Gottesdienste darf man nichts daran verändern. Und Imam Ahmad rahimahullah ta'ala hat gesagt, la yu'ti al-qima, man gibt nicht den Wert vom Zakat al-Fitr, vom Wert von dem Essen her, also nicht Geld. Dann wurde zu Imam Ahmad gesagt, manche Leute sagen, dass Umar ibn al-Abd al-Aziz, rahimahullah, von den Menschen den Wert von dem Zakat genommen hat. Er hat von den Menschen den Wert verlangt, also das Geld verlangt. Und dann sagte er, rahimahullah, يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان. Sie unterlassen die Aussage des Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم und sagen, die Person so und so hat gesagt. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما, obwohl doch ابن عمر رضي الله عنهما gesagt hat, فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا الحديث. Das heißt, obwohl doch ابن عمر رضي الله عنهما gesagt hat, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat Zakat al-Fitr als Sa' zur Pflicht gemacht. Und das ist ein wunderschöner Grundsatz. Man darf niemals die Aussage des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam unterlassen wegen der Aussage eines Gelehrten. Niemals. Auf keinen Fall. Ja. Und das ist eine, und wer ist Umar ibn Abdul Aziz? Ein Khalifa. Ein Khalifa. Ein anerkannter Khalifa in Ahl Sunnah. Manche sagen, er ist der fünfte Khalifa. Ja. Und trotzdem, was war die Antwort von Imam Ahmed? War hart. Und klar und streng. Wie kann man die Aussage des Propheten unterlassen wegen der Aussage von ihm? Das geht nicht. Ja. Und so haben die Fuqaha diesen Hadith auch verstanden, die meisten. Und deswegen ist das auch die richtige Ansicht. Und die Sadaqatul Fitr oder Zakatul Fitr muss zum rechtmäßigen Zeitpunkt zu diesen armen Menschen gelangen. Und wenn man jemanden beauftragt, dass er für einen Zakatul Fitr bezahlt, dann muss man auch dafür sorgen, dass dieses Geld auch wirklich ankommt. Und die Person muss eine vertrauenswürdige Person sein. Und wenn man merkt, dass die Person es nicht hergibt, dann muss man es selbst tun. Ja. Und man darf nicht einfach, oder zum Beispiel, man muss der Person sagen, worum es geht, damit sie sich auch darum kümmert. Und es muss eine gläubige Person sein, damit man auch sicher ist und vertrauenswürdig ist, dass das Geld auch wirklich ankommt. Ja. Und das ist eine Sache, wo einige Leute Fehler machen. Sie nehmen das zu leicht und meinen manchmal durch einen Telefonanruf vielleicht das schon erledigt, aber sie bleiben nicht am Ball und sie achten nicht darauf, dass die Person wirklich ihren Zakat bezahlt hat und den armen Menschen gegeben hat. Und am besten ist es sowieso, Zakat immer selbst zu geben. Den armen Menschen zu geben, am besten noch in ihre Häuser zu gehen und es ihnen zu geben. Dadurch ergeben sich so viele Vorteile, so viel Nutzen. Allein schon die Tatsache, dass man mitkriegt, wie die Leute leben, dann, dass man selbst Unterwürfigkeit erhält und allein schon die Tatsache, dass der arme Mensch, wenn er Zakat bekommt, er wird Dua für den Menschen machen und dieser Dua ist mit Ikhlas. Und dieser Dua ist mit Ikhlas, er verlangt von dir nichts und er bedankt sich nur bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass du ihm diese Sache gegeben hast. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.